Kuss um den Rand von meinem Teller. Zeig dir schnell und mach schneller. Da sind Gestalten, die andere Leben verwalten nur meinen Geschmack. Geht das ein bisschen zu sorglos ab? Wenn's egal wär, wird's nicht wehtun. Wenn's nicht wehtet, wär's egal. Aber was ich da seh, also mir tut es weh. So kann es sein, zu mir und doch allein ich fühl, häng ich da lieber an dich. Nimmst meine Hand, dich dich beim Wort, es tritt mich los, es zieht mich fort. Verschreiben und lang schweigen, versteh das Schweigen als Zeichen. Ich geh nur weiter, jeden Moment immer weiter, hier gibt's gar nichts zu sehen. So komm ich nie mehr zum Stehen. Warum nur ausgerechnet ich gerade ausgerechnet euch dabei zu sehen? Das muss ich nicht verstehen. So kann es sein, ich lass euch lieber allein. Ich weiß genau, würde ich was sagen, müsste ich schreien. Nimmst meine Hand, ich dich beim Wort, es tritt mich los, es zieht mich fort.